Gabriel Garcia Marquez, Chronik eines angekündigten Todes. Zweiter Teil. Das Haus war ein alter, zweistöckiger Schuppen aus rohen Bretterwänden mit einem Satteldach aus Weißblech, auf dem die Geier auf die Hafenabfälle lauerten. Es war in den Zeiten erbaut worden, als der Fluss so dienstwillig war, dass viele Seebarkassen und sogar einige Hochseeschiffe sich durch die Sümpfe der Mündung hier heraufwagten. Als Ibrahim Nassar mit den letzten Arabern gegen Ende der Bürgerkriege eintraf, liefen wegen der Veränderungen des Flusslaufs keine Seeschiffe mehr ein und der Schuppen wurde nicht mehr benutzt. Ibrahim Nassar kaufte ihn zu einem Spottpreis, um einen Importladen einzurichten, den er aber nie einrichtete, und erst als er ans Heiraten dachte, baute er den Schuppen zu einem Wohnhaus um. Im Erdgeschoss legte er einen Wohnraum für alle an und baute im Hinterhaus einen Pferdestall für 4 Tiere, die Dienstbotenkammern und eine Gutsküche ein, mit Fenstern, die auf den Hafen gingen und durch die zu allen Stunden der Pestgeruch des Wassers drang. Das Einzige, was er im Wohnzimmer unberührt ließ, war die aus irgendeinem Schiffbruch gerettete Wendeltreppe. Den Oberstock, in dem die Zollbüros gewesen waren, teilte er in 2 geräumige Schlafzimmer und 5 Kammern für die vielen Kinder auf, die er zu zeugen gedachte. Und er baute einen Holzbalkon auf die Mandelbäume des Platzes hinaus, auf den Placido Linero sich an Märznachmittagen setzte, um sich über ihre Einsamkeit hinwegzutrösten. Ibrahim Nassar behielt die Haupteingangstür an der Frontseite bei und brachte 2 stockhohe Fenster mit gedrechselten Stäben an. Er beließ auch die Hintertür nur etwas höher, um hindurchreiten zu können, und behielt einen Teil der alten Mole in Gebrauch. Diese Hintertür blieb die meistbenutzte Tür, nicht nur, weil sie der natürliche Zugang zu den Stallungen und der Küche war, sondern weil sie ohne den Umweg über den Platz auf die Straße zum neuen Hafen ging. Die vordere Haustür blieb bis auf festliche Anlässe mit Schloss und Sperrbalken verriegelt. Trotzdem warteten dort und nicht vor der hinteren Tür die Männer, die Santiago Nassar töten wollten, und durch diese Tür ging er auch heraus, um zum Empfang des Bischofs zu gehen, obwohl er ganz um das Haus herum gehen musste, um zum Hafen zu gelangen. Niemand vermochte so viele verhängnisvolle Zufälle zu begreifen. Der Untersuchungsrichter, der aus Riohacha kam, fühlte sie vermutlich, ohne es sich einzugestehen, denn sein Bestreben, ihnen eine rationale Erklärung zu geben, ergab sich deutlich aus der Beweisaufnahme. Die Haustür wurde mehrmals mit einer feuilletonistischen Bezeichnung erwähnt. Die verhängnisvolle Tür. In Wirklichkeit schien die einzige gültige Erklärung die von Placido Linero zu sein, die auf die Frage mit dem Verstand der Mutter erwiderte. Mein Sohn ging nie durch die Hintertür raus, wenn er gut angezogen war. Dies schien eine so naheliegende Wahrheit, dass der Untersuchungsrichter sie in einer Randbemerkung festhielt, sie aber nicht in die Beweisaufnahme einschloss. Victoria Guzman ihrerseits war mit ihrer Antwort eindeutig. Weder sie noch ihre Tochter wussten, dass man auf Santiago Nassar wartete, um ihn zu töten. Doch gab sie im Lauf der Jahre zu, dass sie beide es wussten, als er die Küche betrat, um seinen Kaffee zu trinken. Eine Frau, die nach 5 Uhr hereinkam und um das Almosen von etwas Milch bat, hatte es ihnen gesagt und außerdem die Beweggründe und den Ort genannt, an dem sie ihn bereits erwarteten. »Ich warnte ihn nicht, weil ich das für Geschwätz von Besoffenen hielt«, sagte sie zu mir. Dennoch gestand Divina Flor mir bei einem späteren Besuch, als ihre Mutter bereits tot war, dass diese Santiago Nassar nichts gesagt hatte, weil sie im Grund ihres Herzens wünschte, sie würden ihn töten. Sie hingegen warnte ihn nicht, weil sie damals nichts als ein schreckhaftes, eigener Entscheidung unfähiges kleines Mädchen war und noch mehr erschrak, als er sie am Handgelenk packte mit einer Hand, die sie als eisig und steinhart empfand, wie die eines Toten. Santiago Nazar schritt mit großen Schritten durch das halbdunkle Haus, verfolgt vom Jubelgeheul des bischöflichen Dampfers. Divina Flor eilte voraus, um ihm die Tür zu öffnen, bemüht, sich zwischen den Käfigen mit den schlafenden Vögeln im Esszimmer, den Korbmöbeln und den im Wohnzimmer hängenden Farnkrauttöpfen nicht einholen zu lassen, doch als sie den Sperrbalken der Haustür zurückschob, vermochte sie wieder einmal nicht der Hand des blutrünstigen Sperbers auszuweichen. »Er griff mir derb an die Fotze«, sagte Divina Flor zu mir. »Das tat er immer, wenn er mich allein in den Winkeln des Hauses traf, doch an jenem Tag erschrak ich nicht, wie sonst, sondern hatte nur fürchterliche Lust zu weinen.« Sie wich zurück, um ihn hinaustreten zu lassen, und durch die halb geöffnete Tür sah sie die Mandelbäume des Platzes, schneeweiß im Morgenglanz, doch ihr fehlte der Mut, mehr zu sehen. »Dann hörte das Dröhnen des Dampfers auf und die Hähne begannen zu krähen«, sagte sie zu mir. »Der Lärm war so gewaltig, dass man glauben konnte, es gäbe so viele Hähne im Dorf, und ich dachte, sie seien mit dem Dampfer des Bischofs gekommen.« Das Einzige, was sie für den Mann tun konnte, der nie der ihre werden sollte, war, die Tür gegen Placida Lineros Anweisungen unverriegelt zu lassen, damit er im Notfall wieder hereinkommen konnte. Jemand, der nie identifiziert wurde, hatte in einem Umschlag ein Stück Papier unter der Tür durchgeschoben, auf dem Santiago Nazar mitgeteilt wurde, dass man auf ihn warte, um ihn zu töten. Man enthüllte ihm überdies den Ort und die Beweggründe sowie haargenau andere Einzelheiten der Verschwörung. Die Botschaft lag auf dem Fußboden, als Santiago Nazar sein Haus verließ, aber sie wurde nicht von ihm gesehen, auch nicht von Divina Flor noch sonst jemanden, sondern erst, nachdem das Verbrechen längst verübt war. Es hatte 6 geschlagen und noch brannte die Straßenbeleuchtung. Auf den Ästen der Mandelbäume und einigen Balkonen waren noch die bunten Hochzeitsgirlanden zu sehen, so dass man hätte meinen können, sie seien soeben zu Ehren des Bischofs aufgehängt worden. Aber der Platz, fliesenbedeckt bis zum Vorhof der Kirche, wo das Musikpodium stand, glich einem Müllhaufen mit den leeren Flaschen und allem möglichen Abfall des öffentlichen Gelages. Als Santiago Nazar sein Haus verließ, rannten verschiedene Leute vom Heulen des Dampfers getrieben in Richtung Hafen. Auf dem Platz war nur ein Milchladen geöffnet, auf einer Seite der Kirche, wo die beiden Männer saßen, die auf Santiago Nazar warteten, um ihn zu töten. Clotilde Armenta, die Besitzerin des Geschäfts, sah ihn als erste im Glanz des Tagesanbruchs und gewann den Eindruck, er trage einen Anzug aus Aluminium. »Er glich bereits einem Gespenst«, sagte sie zu mir. Die Männer, die ihn töten wollten, waren auf den Stühlen eingeschlafen und hatten die in Zeitungen eingewickelten Messer auf den Schoß gepresst, und Clotilde hielt den Atem an, um sie nicht zu wecken. Sie waren Zwillinge, Pedro und Pablo Vicario. Sie waren 24 Jahre alt und einander so ähnlich, dass es Mühe kostete, sie auseinanderzuhalten. Sie waren vierschrötig, aber gutartig, verkündete die Beweisaufnahme. Ich, der ich sie seit der Volksschule kannte, hätte das Gleiche geschrieben. An jenem Morgen trugen sie noch die für die Karibik viel zu dicken und förmlichen Wollanzüge und sahen nach so vielen Stunden des Bummelns ziemlich mitgenommen aus, hatten sich jedoch einer Rasur unterzogen. Obgleich sie seit dem Vorabend des Gelages nicht aufgehört hatten zu trinken, waren sie nach 3 Tagen nicht mehr betrunken und wirkten nur wie übernächtige Schlafwandler. Nach 3 Stunden des Wartens waren sie beim ersten Schimmer des Tagesanbruchs in Clotilde Armentas Laden eingeschlafen. Und das war seit Freitag ihr erster Schlaf. Sie waren beim ersten Heulen des Dampfers kaum aufgewacht, aber der Instinkt weckte sie dann vollständig, als Santiago Nazar sein Haus verließ. Sofort packten beide ihre Zeitungsrolle und Pedro Vicario erhob sich. »Um Gottes Willen«, murmelte Clotilde Armenta, »lassen Sie's doch für später, und wenn auch nur aus Achtung vor dem Bischof.« Es war ein Atemhauch des Heiligen Geistes, wiederholte sie oft, In der Tat war es ein Ereignis der Vorhersehung gewesen, doch nur von vorübergehender Wirkung. Als die Zwillinge Vicarius sie hörten, überlegten sie, und der, der sich erhoben hatte, setzte sich wieder. Beide sahen Santiago Nazar nach, als er nun über den Platz schritt. Sie blickten eher mitleidig auf ihn, sagte Clotilde Armenta. In diesem Augenblick überquerten die kleinen Mädchen der Nonnenschule in ihrer weißen Uniform ungeordnet den Platz. Placido Linero hatte recht. Der Bischof ging nicht von Bord. Außer den Behörden und Schulkindern waren viele Leute im Hafen und überall sah man Körbe mit Masthähnen als Geschenke für den Bischof, denn Hahnenkammsuppe war sein Lieblingsgericht. Auf dem Frachtkai lag so viel Holz gestapelt, dass der Dampfer wenigstens 2 Stunden fürs Laden benötigt hätte. Doch er legte nicht an. Er tauchte in der Flussbiegung auf, fauchend wie ein Drache, und nun stimmte die Musikkapelle die Bischofshymne an und die Hähne krähten in ihren Körben los und begrüßten stürmisch die anderen Hähne des Dorfs. Zu jener Zeit ging es mit den legendären, holzbetriebenen Raddampfern zu Ende und die wenigen, die noch im Dienst waren, hatten bereits keine Pianola, keine Kabinen für Hochzeitsreisende mehr und kamen kaum gegen den Strom an. Doch dieser hier war neu und besaß 2 Schornsteine statt einem mit der als Schornsteinmarke aufgemalten Landesflagge und das Schaufelrad am Heck verlieh ihm die Antriebskraft eines seetüchtigen Schiffs. Auf dem Oberdeck, neben der Kapitänskajüte, stand der Bischof in weißer Soutane mit seinem Gefolge von Spaniern. Es war Weihnachtswetter, hatte meine Schwester Margot gesagt. Nach ihrem Bericht stieß nämlich das Nebelhorn des Dampfers, als er am Hafen vorüberfuhr, einen Dampfstrahl aus, der die nahe am Molenrand stehenden durchnässte. Es war eine flüchtige Illusion. Der Bischof begann vor der auf der Mole versammelten Menge das Zeichen des Kreuzes in die Luft zu machen. Dann machte er automatisch, ohne böse Absicht oder göttliche Eingebung, weiter, bis das Schiff außer Sichtweite glitt und nur das Lärmen der Hähne zu hören war. Santiago Nazar hatte Gründe, sich betrogen zu fühlen. Er war den öffentlichen Aufforderungen von Pater Carmen Amador mit mehreren Ladungen Holz nachgekommen und hatte überdies höchstpersönlich die Kapaune mit den appetitanregenden Kämmen ausgesucht. Doch seine Verstimmung verflog rasch. Meine Schwester Margot, die mit ihm am Kai stand, fand ihn gut gelaunt und voller Lust, das Fest weiter zu feiern, obwohl die Aspirintabletten ihm keine Linderung gebracht hatten. Er sah nicht erkältet aus und dachte nur daran, was die Hochzeit gekostet hatte, sagte sie zu mir. Christo Bedoya, der bei ihnen stand, gab Zahlen bekannt, die das Staunen noch steigerten. Er hatte mit Santiago Nazar und mir bis kurz vor 4 Uhr gezecht, war aber nicht zum Schlafen in sein Elternhaus gegangen, sondern hatte im Haus seiner Großeltern weiter geschwatzt. Dort erhielt er viele Angaben, die ihm für die Kostenrechnung des Gelages gefehlt hatten. Er erzählte, für die Gäste seien 40 Puter und 11 Schweine geschlachtet worden, sowie 4 Kälber, die der Bräutigam auf dem Dorfplatz für das Volk braten ließ. Er erzählte weiter, 205 Kisten mit geschmuggeltem Alkohol seien verbraucht und fast 2000 Flaschen Rum unter die Menge verteilt worden. Jeder arme oder reiche Mann im Dorf habe auf irgendeine Weise an dem ärgerlichsten Saufgelage teilgenommen, welches das Dorf je erlebt habe. Santiago Nazar träumte mit lauter Stimme. »So wird mein Hochzeitsfest sein«, sagte er. »Das Leben der Leute wird nicht lang genug sein, um davon zu erzählen.« Meine Schwester fühlte einen Engel vorüberziehen. Noch einmal dachte sie an das gute Glück Flora Miguels, die so vieles im Leben besaß und außerdem zu Weihnachten dieses Jahres Santiago Nazar besitzen würde. »Mit einem Mal wurde mir bewusst, dass es keine bessere Partie gab als ihn«, sagte sie zu mir. »Stell dir vor, schön, gut erzogen und mit 21 Jahren ein eigenes Vermögen.« Sie pflegte ihn zum Frühstück in unser Haus einzuladen, wenn es Yucca-Pasteten gab, und meine Mutter bereitete sie an jenem Morgen zu. Santiago Nazar sagte begeistert zu. »Ich ziehe mich um und komme nach«, sagte er und erinnerte sich daran, dass er seine Uhr auf dem Nachttisch liegen gelassen hatte. »Wie viel Uhr ist es?« »Es war 6.25 Uhr.« Santiago Nazar griff nach Christo Bedoyas Arm und nahm ihn zum Platz mit. »In einer Viertelstunde bin ich bei dir zu Hause«, sagte er zu meiner Schwester. Sie beharrte darauf, dass sie unverzüglich zusammen aufbrechen, das Frühstück stehe auf dem Tisch. »Es war ein seltsames Beharren«, sagte Christo Bedoya zu mir. »So seltsam, dass ich bisweilen gedacht habe, Margot habe bereits gewusst, dass man ihn töten würde und wollte ihn daher in deinem Haus verbergen.« Trotzdem überredete sie Santiago Nazar, vorauszugehen, während er sein Reitzeug anzog, denn er musste rechtzeitig im göttlichen Antlitz zum Kastrieren von Kälbern sein. Er verabschiedete sich von ihr mit dem gleichen Winken der Hand, mit dem er sich von seiner Mutter verabschiedet hatte, und entfernte sich, bei Christo Bedoya eingehakt, in Richtung Platz. Das war das letzte Mal, dass sie ihn sah. Thank you.